sitting around, man, ain't got nothing to do. Shit. Man, give me that remote. What's this button do? You fucking robots. You fucking robots. You fucking robots. Fucking Team Transformer und begeistert sind die da. Nikotin, Kerosin, Schlafanzug und Größenwahn. Zu allem bereit und mein Öldruck steigt an. Manische Maschinen randalieren, sind nett zu deaktivieren. Hobbys sind unter anderem Städte zerstören und planieren. Das nebenbei ein Fernsehturm zum Frühstück. Allein wegen des Kribbelns elektronisches Müsli. Mein Gott, spieß mich an Kabel an und fütter mich mit Strom. Und wenn ich aufgeladen bin, zerschlage ich Häuser aus Beton. King Kong, Scheiß gegen mich, bin Gigant aus Titan. An mir ist alles gigantisch, thermodynamisch, mega, biomechanisch, übergalaktisch, kombinationsmäßig praktisch. Transformier mich vom Bagger bis hin zum SpaceX und Raumschiff. Junge Scheiß ist alles und viel mehr mit nur einem Handgriff. Reaktoren rotieren routiniert im Dreivierteltakt. Stoß Schadstoffe aus und ne geregelten Cut. Während mein linker Oberarm die Stadt in Stücke zerhackt. Ist mein Verdauungsmodus Dampfer wie ein Dieseltruck. You fuck. You fucking robots. You fuck. You fucking robots. You fuck. You fuck. You fucking robots. You fuck. You fuck. Ich bin der Atmosphäre, der erkrankte Manie. Mein Antrieb ist gesteigert, aber einfach zu viel Energie. Offiziell bin ich ein fehlgeschlagenes Experiment. Ich bin leider feinmotorisch etwas eingeschränkt. Jetzt zerstöre ich mir ein Haus und da mal einen ganzen Ort. Am Anfang war's mir peinlich, jetzt ist es für Sport. Hochhäuser abzureißen macht mir am meisten Spaß. Am liebsten Innenstadtbezirk mit Front komplett aus Glas. Dieses Kreativ hört mich an, gehe systematisch vor. Jedes Haus kommt ran, wortwörtlich ist mein Auftreten desaströs. So kommt zu meinen Schritten, wackel die Häuser ganz nervös. Bin frei von menschlichen Makel wie Emotionen. Ist mir scheißegal, wie viele Familien hier wohnen. Wenn alles brennt und qualmt, ist es Zeit zu gehen. Okay. Auf Wiedersehen, kommt wieder, wenn eure Häuser widerstehen. You fucking robots. You fucking robots. You fuck. You fucking robots. You fuck. Some fucking machine. Waster, leg alles in Schutt und Asche. Guck mir dabei zu, wie ich deine Stadt platt mache. Die zweite Runde, wird Zeit euch abzufucken. Nimm mir eine Handvoll Menschen und lass es knacken. Ironie des Schicksals, sie haben mich erschaffen. Doch ab heute mache ich mir meine eigenen Gedanken. Durch einen Kurzschluss kam ich zu Bewusstsein. Und die Entwickler haben davon was gewusst? Nein, ich war mehr der Überraschungsgast auf ihrer Party. Zwischen Robocop, ähnlichen Jungs und US Army. Sie empfingen mich mit einem Feuerwerk als letzte Beste. Also wäre ich ein Mensch, dann wäre ich wohl ein Gangster. Jetzt mache ich meine eigenen Regeln. Die erste, nie wieder lass ich mir von euch etwas befehlen. Hier, Mann, ich in Maschinen, mach ein Foto mit der Handycam. Hier wie Maximum, Overdrive, nur ohne Happy End. You fucking robots. You fucking robots. You fuck. You fucking robots. You fuck. Okay, das war ein kleiner Vorgeschmack auf das kommende Bug of the Album für Sommer 2006. Ich schwöre.